بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Brüder und Schwestern, letztes Mal haben wir gesprochen über diejenigen Sachen, die man im Salah nicht machen soll, die makruh sind, die man, dass man sie im Salah macht. Heute wollen wir sprechen zuerst einmal über Sachen, die mustahab sind, dass man sie im Salah macht. Man soll sie machen, ja, mustahab oder sogar Sunnah. Die erste Sache ist zum Beispiel, wenn man im Gebet betet, ja, und man betet zum Beispiel alleine und jemand will vor dir laufen, oder du bist Imam und jemand will vor dir laufen, dann ist es eine Sunnah, dass du dafür sorgst, dass die Person nicht bei dir vorbeikommt. Okay? Und dies, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ. Wenn jemand von euch betet, dann soll er nicht zulassen, dass jemand vor ihn läuft. Und wenn er sich weigert, das heißt, wenn du so machst, deine Hand zum Beispiel ausstreckst und die Person trotzdem will weiterlaufen, dann فَلْيُقَاتِلْهُ, dann soll man ihn sogar bekämpfen, also auf keinen Fall durchlassen. Ja, فَإِنَّ مَعَ الْقَرِينَ, denn mit ihm ist sein Shaitan, ja, der ihn dabei unterstützt. Der Hadith ist bei Muslim. Und dieser Hadith weist mindestens darauf hin, dass es Sunnah ist, wenn nicht sogar, dass eine Pflicht ist, Wajib ist, dass man jemanden nicht vorbeigehen lässt in seiner. Aber die Frage ist, wie viel Recht hat man? Das heißt, wenn ich hier bete, wie weit habe ich das Recht, jemanden zu verweigern, dass er vorbeiläuft? Die Antwort ist, solange ich so viel Platz ich brauche zum Beten, maximal brauche ich Platz für den Kopf. Wenn ich hier bete und einen Meter davor mache ich meinen Sujud oder einen halben Meter, dann ist das der Bereich, an dem keiner vorbeilaufen darf. Ja? Und das ist auch der Bereich, da wo du dann auch deine Sutra hinlegst, das wir gleich inshallah sehen werden. Okay? Das heißt, dieser Bereich, den man zum Beten braucht, das ist der Bereich, wo kein Mensch dann bei dir vorbei laufen darf. Ja? So, das gilt für den Imam, also vor dem Imam darf niemand laufen, und das gilt für den alleine betet, der alleine betet, Al-Munfarid. Wenn man allerdings als Ma'mum betet, und die Begriffe Imam und Ma'mum, inshallah kennen wir die alle. Imam, der vorne betet, und Ma'mum, der hinten betet. Und diese beiden Begriffe müssen wir auswendig kennen, denn ab jetzt werde ich nur noch sagen Imam und Ma'mum. Ja, Ma'mum. Muqtadi. Muqtadi zum Beispiel, auch gleich, ja. Und so, wenn man allerdings Ma'mum ist, dann hat man vor sich keine Sutra, sondern die Sutra von einem selbst ist quasi der Imam oder die Sutra des Imam. Und deswegen darf zwischen dir und jemand und deiner vorderen Reihe zum Beispiel, darf jemand laufen. Oder zwischen, wenn du betest und dein Imam ist vor dir, zwischendurch darf jemand laufen. Das Gebet wird dadurch nicht ungültig. Und das erleichtert uns Alhamdulillah einiges. Der Beweis dafür ist der Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass er sich eingereiht hat in die Gebetsreihen und sein Esel, auf dem er geritten ist, hat er dann stehen lassen und ist dann zwischen den Reihen umhergegangen, und trotzdem hat niemand sein Gebet unterbrochen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nichts gesagt, denn wir wissen, dass der Esel zu den drei Dingen gehört, die das Gebet eigentlich also ungültig machen, wenn es vor einem läuft. Ja? Das ist ein klarer Hadith dafür, dass wenn vor einem Ma'mum jemand läuft, dann stört das nicht. Auch wenn man das natürlich vermeiden soll. Aber das erleichtert die Sache, wo in Mekka und Medina, im Hajj-Zeit besonders, ja, da ist es fast nicht möglich, dass man an manchen Stellen betet, ohne dass jemand dir vorbeiläuft. Ja? Und Alhamdulillah. Ja. Wie dem auch sei, machen wir weiter. Wenn du jetzt eine Sutra hingestellt hast, ja, dann darf hinter der Sutra jeder laufen natürlich. Also Sutra ist also irgendetwas, was du hinlegst, damit die Leute wissen, ich bete hier. Und dazwischen läuft bitte keiner, weil da bete ich. Ja? Wenn Fragen sind, bitte am Ende stellen. Okay? Und also das heißt, hinter der Sutra, dahinter darf jeder laufen, wie er will, und du darfst niemanden verweigern, dass er dahinter läuft. Ja. Ja. Manche Gelehrte, rahimahumullah, haben gesagt, dass es in Mekka, im Haram in Mekka, keine Sutra gibt. Das heißt, in Mekka ist es egal, ob man, ist egal, wenn man alleine betet, dürfen Leute vor dir laufen, ist kein Problem. In Mekka ist kein Problem. Und sie haben gesagt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Haram in Mekka gebetet hat und hat keine Sutra vor sich aufgestellt. Aber dieser Hadith ist kein Beweis, weil nur weil es im Hadith heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat und die Leute haben vor ihm zum Beispiel Tawaf gemacht, das heißt noch lange nicht, dass sie vor seiner Nase direkt gelaufen sind. Ja? Und deswegen, egal, in Mekka oder nicht in Mekka, überall macht man eine Sutra vor sich. Die Mehrheit der Gelehrten haben gesagt, dass diese Sutra eine Sunna ist. Die Mehrheit der Gelehrten hat gesagt, dass diese Sutra eine Sunna ist. Und sie stützen sich darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages gebetet hat, draußen gebetet hat, ohne vor sich irgendeine Sutra aufzustellen. Und dieser Hadith, wenn er authentisch wäre, dann wäre er ein Beweis dafür, dass man nicht unbedingt eine Sutra braucht, wenn man sein Gebet verrichtet. Aber der Hadith ist nicht authentisch, nicht sahih, und deswegen ist die andere Ansicht sehr stark, dass Sutra wajib ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass man dass wenn man betet, soll man in Richtung eines Gegenstandes beten, sinngemäß hat er gesagt. Ja? Und dieser Ausdruck weist auf eine Pflicht hin. Warum? Weil jeder Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist auf eine Pflicht hin, allgemein gesehen. Ja? Und solange es keinen Beweis gibt, dass die Sache keine Pflicht ist, glauben wir, dass es Pflicht ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَرُدَّهُ. Also wenn man, oder ähnlich, wenn jemand also beten will, ja, und in Richtung einer Sache betet, wenn jemand beten will und vor sich eine Sache gestellt hat, okay, in dessen Richtung er betet, und wenn dann jemand zwischen ihm und der Sache laufen will, dann soll er ihn abwehren. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Dieser Hadith haben auch die Mehrheit der Gelehrten als Beweis benutzt für was? Für, dass die Sutra kein Wajib ist. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn jemand von euch in Richtung einer Sache beten will, die ihn schützt vor den Menschen, heißt also praktisch zwischen den Menschen schützt, im Sinne von, dass sie wissen, hier betet er, und damit sie davor nicht davor laufen, dazwischen laufen, zwischen ihm und der Sutra, dann soll er, wenn jemand trotzdem dazwischen laufen will, sich wehren, ihn zurückweisen. Ja? Und der Ausdruck des Propheten sagt, wenn jemand von euch in Richtung einer Sutra betet, ja, das weist offensichtlich auch darauf hin, dass es keine Pflicht ist. Wallahu ta'ala a'lam. Ja, wie dem auch sei, der Mensch, der Muslim, geht auf Nummer sicher. Ja? Viele Menschen, wenn sie in der Moschee beten, beten sie einfach hinten irgendwo. Ja? Und besonders nach dem Fardgebet. Manche Leute stehen auf und beten irgendwo. Normalerweise sollst du in Richtung einer Sutra beten. Irgendwas, Stuhl, Wand. Und wenn es nur ein Mensch ist, der sitzt, ja, oder irgendwie, auf jeden Fall nicht einfach bete und alles frei vor dir. Ja? Mach einen Stuhl vor dir, mach irgendwas vor dir, eine Tasche. Ja? Irgendetwas, damit markiert wird, hier betet man. Hier betet man, damit die Leute dazwischen nicht laufen. Ja? Also wir wollen in unserer Region, es ist für uns in der Praxis für uns zweitrangig, ob die Sache Sunna ist oder Wajib ist. Die Mehrheit hat gesagt Sunna. Manche Gelehrte sagen Wajib, al-Zahiriyya. Okay? Aber was heißt das für uns? Für uns heißt, wir praktizieren es auf jeden Fall. Für uns heißt, wir machen es auf jeden Fall. Ja? Weil wir wollen ja auf Nummer sicher gehen und nicht einfach eine Pflicht vielleicht unterlassen. Ja. Gut. Wenn man aber vor sich eine Sutra hinlegt und das ist ein Stein, dann haben manche Gelehrte gesagt, es mustahab ist, dass man nicht einen Stein legt und dann zwei oder drei, damit man nicht sich ähnelt, den Leuten ähnelt, die Steine anbeten. Weil das haben die Leute früher gemacht und machen sie auch noch heute leider. Aber damit man nicht eben ein Wathani ist, jemand, der also Götzen anbetet, die haben so gebeten, einen Stein vor sich hingelegt. Ja? Und es gibt einen Hadith bei Abu Dawud, aber der ist da'if, dass man, wenn man in Richtung eines Sutra betet, soll man den Stein oder was man auch immer man hinlegt, nicht direkt vor seinen Kopf legen, sondern ein bisschen mehr rechts oder ein bisschen mehr nach links. Dieser Hadith ist da'if. Ja? Das heißt also, wir können nicht sagen, es ist Sunna, das zu machen. Aber wenn jemand es macht, um nicht dem, den Wathaniyin, den Götzendienern zu gleichen, nicht so auszusehen wie die Leute, die Steine anbeten, dann inshallah wird er dafür belohnt. Aber wir können nicht sagen, dass es eine Sunna ist, weil der Hadith ist eben nicht sahih. Ja. So. Die Mehrheit, astaghfirullah, die Minderheit der Gelehrten, die eben gesagt haben, dass man in Richtung einer Sutra beten muss, sie haben sich geschützt auf den Hadith des Propheten, das bin ich euch noch schuldig, deswegen erwähne ich ihn jetzt. إِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَ وَلْيَدْنُ مِنْهَا. Wenn jemand von euch betet, dann soll er in Richtung einer Sutra beten und sich ihr sogar nähern. Also nicht irgendwo vorne hinlegen und weit weg davon sein. Ja? Und das ist ein Befehl. Und der Hadith ist sahih, der ist bei Abu Dawud, bei Ibn Najah und An-Nasa'i. Von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, einer von den sieben Sahaba, die bekannt geworden sind dafür, dass sie viele Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert haben. Jetzt gibt es einen weiteren Hadith, und zwar über die Sutra. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass man sogar, sagte er in einem Hadith, dass man sogar eine Linie in den Sand malen kann, ja, um zu markieren, dass hier das Ende des Gebetsplatzes, wie eine Sutra praktisch, ja. Und dieser Hadith ist auch, daif und schwach, und manche Gelehrte eben Hajar haben ihn als authentisch eingestuft, ja. Manche Gelehrte haben ihn als authentisch eingestuft, wie eben Hajar al-Asqalani, rahimahullah, sagt, der Hadith ist Hasan, und die anderen Gelehrten sagen, er ist Muttarib, und er war der Meinung, dass der Hadith nicht Muttarib ist, wie dem auch sei, wenn man auch in diesem Fall, das ist also, hier kann man einem, jemanden, der sich nicht auskennt, der Hadith-Wissenschaft, kann man einem nicht vorwerfen, wenn er trotzdem nach der Ansicht von Ibn Hajar handelt. Ja? Weil er war immer ein Imam der Hadith-Wissenschaft. Ja? Aber wenn wir davon ausgehen, dass die richtige Ansicht ist, der Hadith da'if ist, dann sagen wir, nach dem Hadith zu handeln, machen wir nicht. Das heißt also, wir sagen nicht, dass es eine Sunna ist. Aber sollte jemand nichts haben und er markiert irgendetwas, in der Versus, als nicht weil der Hadith, weil wegen dem Hadith, sondern als Markierung, dass niemand dazwischen läuft, dann möge Allah inshallah dafür belohnen. Aber wir können wiederum auch nicht sagen, dass der Hadith eine Sunna ist. Ja. Ja. Und übrigens, der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angeblich gebetet hat, ohne dass zwischen ihm und der Qibla etwas wäre, irgendeine Sutra, der ist bei Imam Ahmed Abu Dawud überliefert von Ibn Abbas, radiallahu anhu, und der Hadith ist nicht sahih. Ja. Gut. So, wenn man in der Wüste betet zum Beispiel, kann man auch irgendeinen Gegenstand aufstellen. Man kann einen Stock nehmen und einfach den Sand stellen als Markierung. Einen Pfosten oder einen Baum nehmen. Ja, kann man auch nehmen. All diese Sachen kann man nehmen als Sutra. Ja. Das ist die eine Sache. Die nächste Sache, liebe Geschwister, übrigens, ja, zur Information, also der Hadith, den ich gerade erwähnt habe, über die, dass man also eine Linie in den Sand machen soll, oder in die Erde machen soll, der ist überliefert von Ibn Majah, Ibn Khuzaima und Abu Dawud und Ahmed Ibn Hibban, und er ist da'if. Und hier sieht man auch, als Sache nebenbei, als kleine Information nebenbei, nur wenn ein Hadith in vielen Hadithbüchern drin steht, das heißt nicht, der Hadith sahih ist. Muss überhaupt nicht bedeuten, ja. Okay, weiter. Wenn der Imam im Gebet betet, und Koran laut liest, und der Imam macht irgendeinen Fehler, und er weiß nicht, wie der Fehler weitergeht, oder er ist nicht sicher beim Lesen, dann ist es auch eine Sunna, dass der Ma'mum, wenn er weiß, wie es richtig geht, dem Imam sagt, wie es richtig weitergeht. Der Imam macht einen Fehler, es gibt Ayat im Koran, die sind ähnlich, und wenn der Imam einen Fehler macht, dann darf der Ma'mum hinten ihn korrigieren. Ja, darf der Ma'mum hinten ihn korrigieren. Und das ist die richtigere Ansicht im Gegensatz zur Ansicht der Hanafiya. Warum? Weil der Prophet, weil Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu hat überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Hadith ist bei Abu Dawud und der ist Hassan, und zwar hat er salla falubisa alayhi fi qira'atihi aw fi al-qira'a. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet und dann hat er einen Fehler gemacht beim Lesen und ihm war nicht klar, wie es weiterging beim Lesen. Denn der Prophet ist ein Mensch, so wie wir Menschen sind. Und genau in diesem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Inna ana basharun mithlukum ansa kama tansawn. Fa in nasitu fadhakkiruni. Ich bin ein Mensch, so wie ihr ein Menschen seid. Wenn ich vergesse, dann erinnert mich, sagt er sallallahu alaihi wasallam. Wenn ihr vergesst, dann erinnert ihr mich. Und dann hat er nach dem Gebet, hat er assalamu alaikum rahmatullah, so heißt es im Hadith, nachdem er assalamu alaikum rahmatullah gesagt hat, hat er gefragt: Afin nasi ubay? ist Ubay ibn Ka'ab unter den Leuten, unter den Menschen, der Überlieferer selbst. Und dann sagt er, ja, o Gesandter Allahs, na'am, ja, Rasulallah. Und dann sagt der Prophet, فَمَا مَنَعَكَ oder in einer Überlieferung, مَا مَنَعَكَ أَن تَفْتَحَ عَلَيَّ آنِفًا. Warum hast du mir nicht, also das Richtige vorgesagt, sinngemäß übersetzt. Warum hast du mir das Richtige nicht gerade eben vorgesagt? Ja? Und das natürlich als eine, das nicht als, der Prophet s.a.w. hat ihn nicht kritisiert, sondern der Prophet s.a.w. hat ihm das beigebracht. Denn wenn der Prophet s.a.w. es ihm nicht beibringt, ja, wer soll es ihm dann beibringen? Ja, und er ist der Rasul s.a.w. Also ist es eine Sunna, dass man ruhig dem Imam den richtigen Vers sagen kann. Ja. Gut. Des Weiteren, natürlich, wer soll den Imam korrigieren? Logischerweise derjenige, der am nächsten zum Imam steht. Und nicht jemand, also wenn ich weiß, ich bete in der 10. Reihe und da in der 1. Reihe ist jemand, der ist Hafir oder 2 oder 3, dann sollen sie ihn korrigieren. Wenn ich merke, sie korrigieren nicht, dann kann ich immer noch korrigieren. Ja? Aber manche Leute, Allah musta'an, sogar im Haram, in Mekka, beim Tarawih habe ich schon selbst erlebt, da, wo betet man Tarawih normalerweise? Im seltensten Fall hinter dem Imam. Okay, also irgendwo anders. Ja? Und dann hat jemand irgendwo, da war, wo waren wir? Wir waren zwar schon auf dem Grund, Erdgeschoss, Etage, sag ich mal, aber da war ganz woanders Sache. Da war vielleicht 300-400 Meter weg vom Imam, auf der ganz anderen Seite und der Imam hat einen Fehler gemacht und dann hat er mitgelesen im Mus'haf und hat ihm laut vorgesagt, was richtig ist. Das ist Quatsch. Das hören wir aus. Warum? Das hört niemand ein. Allah musta'an. Ja, und was ich auch mal überlegt habe, dass in derselben Moschee, da hat der Imam einen Vers falsch gelesen. Und dann hat, wir waren in der obersten Etage, ganz oben, auf dem Dach oben, okay? Und da sind ja die Mikrofone überall installiert, okay? Und dann hörst du über, ich weiß auch noch genau den Vers, den er falsch gelesen hatte, ja? Der Vers ist in Surat Saba, heißt am Ende, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, ja? Und dann hat der Imam einmal gemacht, wo al-Alim al-Hakim, wo al-Hakim al-Khabir, und hat mehrere Versionen gemacht. Einfach, er war durcheinander in diesem Moment, okay? Er war durcheinander. Möge Allah ihn verzeihen und ihn barmherzig sein, okay? Und dann hat man gehört, die Leute hinten dran. Übers Mikrofon höre ich in der dritten Etage, dass 3, 4, 5 Leute ihn korrigieren. Jeder ruft rein. Ich in der dritten Etage höre über Mikrofon das Richtige sogar. Aber der Imam, der daneben steht, versteht er nicht, was hinten die Leute gesagt haben. Weil 3, 4 Leute versuchen ihn zu korrigieren, Allah musta'an. Und gerade beim Tarawih, das war Tarawih, gerade im Tarawih in Mekka und bei den großen Moscheen, der Imam betet immer und lässt hinter sich 2, 3 Leute sein, die in Hafiz sind. Braucht ihr keine Sorgen machen, okay? Neben sein. Ja, ich meine, und das Gebet ist auch nicht ungültig, wenn man ihn nicht korrigiert, weil hier hat keiner korrigiert den Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und das Lesen des Koran ist eine Sunna, und wenn man einen Fehler macht, und wer ist es denn, wenn man nicht, also ich will nur sagen, selbst wenn man nicht korrigiert hätte, wäre es keine Katastrophe gewesen. Außer natürlich, besonders bei großen Moscheen, wird leider direkt aufgenommen und so. Und dann kann es auch passieren, dass manchmal falsche Aufzeichnungen also aufgenommen werden und unter den Leuten dann verbreitet werden, ja. Also alles schon passiert, ja. Wenn man im Gebet ist, darf man auch bestimmte Bewegungen machen, wenn man sie braucht. Angenommen, du bist im Gebet und du musst etwas tragen. Ja, du musst das tragen, wie zum Beispiel dein kleines Kind. Darfst du. Oder du willst es hinlegen. Darfst du. Oder du musst eine Tür öffnen. Besonders beim Nafila-Gebet, eher als beim Fard-Gebet. Ja? Oder, was du sogar darfst oder musst, wenn du eine Schlange siehst oder einen Skorpion siehst, darfst du es töten, während du im Gebet bist. Ja? Tötest du es und dann betest du dein Gebet weiter. Ja? Dies alles, warum? Weil es authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Sonst würden wir das nicht sagen. Es ist über ihn überliefert worden, sallallahu alaihi wasallam, dass er im Nafila-Gebet, deswegen sagen wir, in Nafila-Gebeten, die Angelegenheit ist nicht so streng wie bei Fard-Gebeten. Ja? Obwohl manche Gelehrte sagen, was im Nafila-Gebet richtig ist, ist auch im Fard-Gebet richtig. Er sagt, das ist Salah, das ist Salah. Das sind nicht zwei verschiedene Salah. Das ist Nafila, das ist Fard. Okay, stimmt. Aber gleiche Salah. Allahu Akbar, Fatiha lesen, das gleiche. Brauchst du Wudu und so weiter. Ja? Deswegen sagen wir grundsätzlich, das, was für ein Nafila-Gebet gilt, gilt auch für ein Fard-Gebet. Aber wir sagen, es ist besser, beim Fard-Gebet passt du auf und bist du nicht so leichtsinnig, weil das Fard-Gebet ist Fard-Pflicht. Ja? Deswegen aufpassen. Und deswegen, der Prophet hat einmal im Nafila-Gebet, hat es an seiner Tür geklopft und dann hat er die Tür aufgemacht. Ist ein paar Schritte vorgelaufen, Tür aufgemacht, zurückgelaufen, weitergebetet. Okay? Und deswegen wissen wir, dass also, wenn man Bewegung braucht, ist es kein Problem. Ja? Gut. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. In der Namaszeit, sie haben das gemacht. In der Namaszeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er hat geklopft an der Tür, er war in seinem Haus. Und hat vorne geklopft an der Tür. Ich glaube, es war Aisha radallahu anha. Und dann hat er, ist er nach vorne ein paar Schritte, hat aufgemacht und zurückgegangen, hat weiter gebetet. Ja? Im Nafila-Gebet. Nafila-Gebet. Und deswegen im Fahrtgebet sagen wir, besser nicht machen. Ja? Besser nicht machen. Ja. Oder wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie jemanden aufmerksam machen willst auf etwas, du siehst, jemand macht einen Fehler, begeht sich eine Gefahr oder etwas Ähnliches, dann darf man auch die Person aufmerksam machen im Gebet, wie macht das der Mann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat beigebracht, إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه. Und zwar also, der Prophet hat mal angeordnet, wenn irgendwas passiert im Gebet, dann sollen die Männer Subhanallah sagen, Tasbih, Subhanallah, und die Frauen sollen klatschen. Frauen sagen also nicht Subhanallah, sondern die Frauen klatschen. Ja? Und, und wie klatschen sie? Der Gelehrte Shinqiti Hafizullah hat gesagt, die Frauen klatschen entweder, indem sie beide oberen Seiten der Hände aufeinander klatschen, so, ja, oder indem sie die obere Hand mit der äußeren Seite klatschen auf die untere Hand mit der Innenseite, okay, oder umgekehrt, sie nehmen die innere Seite der oberen Hand mit der oberen Seite der unteren Hand und klatschen so, ja. Aber sie klatschen nicht so miteinander. Und die Hikma, wallahu a'lam, dass es nicht zu laut wird. Ja? Und die Frau soll immer dafür sorgen, dass sie also möglichst leise ist und nicht vor den Männern irgendwie laut erscheint. Ja? Und deswegen das ist offensichtlich eine Weisheit dahinter, warum sie nicht Subhanallah sagt, die Frau. Ja? Wallahu a'lam. Dann, der Musalli, das heißt der betet, darf eine Sura lesen, aber er kann auch mehrere Suren lesen in einer Raka'a. Ist gar kein Problem. Okay? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn überliefert hat, dass er einmal in einer Raka'a hat das Surat al-Baqara und dann Surat al-Nisa und dann Surat al-Imran gelesen. Eine Raka'a. Ja? Und das bedeutet, dass man mehr als eine Sura lesen darf im Gebet. Ja? Oder man darf auch in der ersten Raka'a zum Beispiel Surat al-Qiyamah lesen, in der zweiten Raka'a auch Surat al-Qiyamah lesen. Darf man. Gleiche Surah in zwei verschiedenen Raka'a lesen. Ja. Oder man darf auch, zum Beispiel in Surat al-Qiyamah geht ungefähr eine Seite. Okay? Man kann in der ersten Raka'a die Hälfte lesen, in der zweiten Raka'a zweite Hälfte lesen. Gar kein Problem. Ja? Oder man darf auch einen Teil von einer Surah lesen, in der Mitte irgendwo. Ich muss nicht am Anfang der Sura lesen, Mitte oder Ende. Ich kann auch in der Mitte eines Ayah lesen einfach. Zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den ersten, in den zwei Raka'at vor Fajr Salah, hat er manchmal gelesen, die Ayah Surat al-Baqara, قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا. Und in der zweiten Raka'at die Ayah Surat al-Imran, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Ja? Also hat er diese Eier gelesen, ersten Raka und beides ist mitten in den beiden Suren drin und nicht irgendwie nicht am Anfang oder am Ende. Und warum darf man das alles? Erstens, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Zweitens, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, faqra'u ma tayassara minhu, lest, was euch leicht fällt. Lest davon, was euch leicht fällt. Du darfst lesen, was du möchtest vom Koran. Es gibt keine Sura, die du lesen musst. Niemals, außer die Fatiha. Das ist etwas anderes. Ja. Dann, wenn du im Gebet bist, im Nafila-Gebet bist, ist es Sunna, dass du, wenn du eine Ayah liest, wo Allah subhanahu wa ta'ala redet über Al-Jannah, dass du, oder Al-Rahma, Al-Rahma meine ich, wenn Allah erwähnt seine Rahma, Barmherzigkeit, dass du sagst, oh Allah, ich möchte deine Barmherzigkeit haben. Bittest du Allah um seine Barmherzigkeit. Und wenn Allah redet über Al-Jahannam, oder die Strafe, Azab, dann bittest du Allah um Zuflucht bei ihm vor dieser Strafe. Machst du Dua, oh Allah, Allahumma a'idhni min azabik, zum Beispiel. Ja? Und egal, was in diesem Vers eben erwähnt worden ist. Und das ist bei Muslim authentisch überliefert worden, Und das hat uns Hudhaifa radiallahu anhu erzählt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat im Nachtgebet. Und deswegen sagen wir wieder das Gleiche. Wenn jemand das im Nachtgebet macht, im Nafila-Gebet, dann ist eine Sunna und die Sache ist unproblematisch. Wenn jemand das im Fard-Gebet macht, sagen wir, das ist nicht Sunna, aber wenn du es machst, dein Gebet ist sahih, dein Gebet ist authentisch. Weil was für Nafila-Gebet gilt, gilt auch für Fard-Gebet. Aber weil es nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Fard-Gebet überliefert worden ist, machen wir es lieber nicht. Aber wenn jemand das macht, sagen wir ihm nicht, dass er eine Bid'a gemacht hat, oder sagen wir nicht, dass er etwas vollmacht hat, was haram ist. Ja, weiterhin, wenn man im Gebet ist, im Nafila-Gebet wieder, und liest man Koran, dann darf man auch die Verse zählen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch die Verse gezählt, manchmal, wenn er gelesen hat. Also wenn er gelesen hat, meinetwegen irgendeine La uqasimu bi yawmil qiyamah, wie das Beispiel zur Qiyamah, hat er gezählt 1. Wa la uqasimu bin nafsi lawama 2. Ayahsabu l'insanu an lan najma' idama 3. Und so hat er gezählt. Die Ayat mit seinen Fingern gezählt, ja. Und die Weisheit, dahinter steckt, gibt es viele Weisheiten. Eine davon ist, dass man eine bestimmte Anzahl von Versen gelesen hat. Dass man, nächste Weisheit ist, dass man sich die Lesung einteilt, die Menge einteilt, ja. Gerade wenn man den Koran auswendig kann, ohne von Blättern zu lesen, ja. Und man weiß, manche Leute haben den Koran auswendig gelernt, ohne Blätter gesehen zu haben. Okay? Für sie der Koran ist etwas im Kopf und ist nichts Schriftliches, ja. Und jetzt, wie wollen sie jetzt wissen, wenn eine Seite zu Ende ist oder so? Ja, die zählen einfach die Ayat und dann wissen sie, damit jeder Raka ungefähr gleich lang war, ja. Das ist eine Weisheit. Und so weiter und so fort, ja. Und vielleicht eine Weisheit, Wallahu a'lam, dass man vielleicht, falls man eine Ayah vergessen hat, dann weiß man das. Wenn man weiß, die Ayah, Surat al-Mulk hat 30 Ayat, wenn man auf 29 gekommen ist, dann hat man sich entweder vertellt und hat eine Ayah weggelassen, ja. Eins von beiden. Allahu a'lam, wie dem auch sei, es ist überliefert worden mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, im Hadith von Anas bin Malik, radiallahu an, und auch, liebe Geschwister, noch eine Sache, und zwar, das hatten wir, ja, es passt nicht jetzt ganz in das Thema rein, aber weil wir es angesprochen hatten, und zwar, es gibt ja drei Sachen, die das Gebet ungültig machen, wenn sie vor dir laufen, und zwar einmal eine erwachsene Frau und zweitens ein schwarzer Hund und drittens der Esel, ja. Diese drei Sachen, eine erwachsene Frau und ein schwarzer Hund und ein Esel. Wenn einer von diesen Tieren vor dir läuft, dann ist dein Gebet ungültig geworden. Aber wenn du versucht hast, das zu vermeiden und versucht hast, das zu wehren und es trotzdem passiert, dann ist dein Gebet inshallah trotzdem gültig. Also, du kannst nicht mehr tun, was von dir verlangt worden ist. Ja, du, jemand ist stärker, also eine Frau kommt irgendwie stärker als du, du möchtest sie ja nicht unbedingt berühren. Und dann kommt sie trotzdem und läuft vorbei. Was ist denn wahr? Okay. Dann. Aisha radiallahu anha. Sie war der Ansicht, dass eine Frau nicht das Gebet ungültig macht, weil sie selbst saß oder lag, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hatte, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gebetet und zwischen ihm und der Qibla waren ihre Füße, okay? Und wie dem auch sei, aber das ist ihre Ansicht, ist weniger richtig, sondern der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist klar, okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch nicht gesagt, wenn eine Frau vor dir liegt oder sitzt, sondern wenn eine Frau vor dir vorbeigeht. Wenn eine Frau vorbeigeht, dann ist dein Gebet ungültig, aber wenn eine Frau da sitzt und nicht vorbeigeht, sein Gebet nicht ungültig. Und so haben wir die Hadithe in Einklang gebracht, ohne dass wir irgendeinen Hadith nicht umsetzen müssten. Ja. So. Der Hadith übrigens über das Skorpion und die Schlange ist Uqtulu al-Aswadaini fi Salah al-Hayyata wal-Aqrab. Das heißt, tötet die beiden Schwarzen, heißt es im Salah, die Schlange und der Skorpion. Diese beiden Tiere soll man töten, wenn man im Salah ist. Der Hadith ist bei Ahmed, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i und Ibn Majah, der Hadith ist sahih. Und eine Weisheit, die offen dahinter steckt, stellt mal vor, du betest und du siehst einen Skorpion vor dir. Erstens, dein Khushu' ist weg, weil du wirst dich nur auf den Skorpion konzentrieren. Und der ist schwanger. Und zweitens, wenn du sie lässt, vielleicht beißt sie deinen Bruder. Und dir war das egal oder was. Ne? Deswegen also auf jeden Fall töten. Ja. Und das Schöne ist, wenn man dann das mal macht, dann hat man die Sunna umgesetzt. Ja? Weil seltsam ist immer, was man nicht kennt. Aber wenn das plötzlich jemand vor dir in den Augen macht, du gewöhnst dich daran, was ist eine Sunna. Ja. Gut. So. Was ist auch Mustahab? Astaghfirullah, Mubah. Und zwar, wenn man spucken muss, wenn man irgendwie im Hals Speichelflüssigkeit hat und muss es loswerden, okay, darf man das im Gebet machen und man soll es, jetzt kommt es darauf an, wo bist du? Bist du in der Wüste? Betest du auf Sand, auf Steinen, ja, irgendwo auf der Erde draußen, dann bespuckst du einfach links nach vorne, links vor dir, bei den Füßen spuckst du das einfach aus, was du ausspucken musst, kein Problem, ja. Aber wenn du meinetwegen in der Moschee bist, heutzutage, wo Teppichboden ist, ja, da spuckst du nicht in dir hin, sondern dann machst du erst ein Taschentuch oder was auch immer, ja, oder deine Kleidung notfalls, aber nicht einfach auf dem Boden, auf Teppichboden machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, al-busaqu fil masjidi khati'a. Das heißt, das Spucken in der Moschee ist eine Sünde. Wa kaffaratuha dafnuha. Und die Sühneleistung dafür, die Kaffara dafür, ist, dass du es vergräbst. Ja, das heißt, wenn es abgeht. Wenn nicht, dass du es wegmachst. Ja, und der Hadith ist bei Bukhari. Ja. Dann sind wir, Alhamdulillah, mit Sicherheit, es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, mit Sicherheit gibt es noch andere Sachen, die im Salah mustahab sind oder mubah sind. Aber wir beenden das an diesem Punkt und machen wir direkt weiter oder wollt ihr eine kurze Pause haben? Direkt weiter. Okay. Ich habe nichts dagegen. Machen wir. Okay. طيب, dann machen wir jetzt weiter. Und das Thema jetzt ist ein wichtiges Thema, wie jeder andere Thema auch. Aber das Thema kurz konzentrieren, es ist ganz einfach. Und deswegen, ich erkläre jetzt etwas. Und ihr wisst ja, wir machen die Unterrichte ausführlich, damit jeder davon profitieren kann. Jemand, der wirklich die Beweise auch kennenlernen möchte und jemand, der nur das Ergebnis davon haben möchte. Kann aufhören. Deswegen erwähne jetzt das ausführlich und danach am Ende sage ich die Zusammenfassung. Und die Zusammenfassung ist in vier Punkten ganz kurz. Das ganze Thema sind nur vier Punkte, wenn man das Ergebnis haben will. Also wer will, kann jetzt seine Ohren schließen und in 10 Minuten wecken wir ihn wieder auf oder Viertelstunde. Okay, können wir auch mal. Wieder im Mausab. Nächster Kapitel heißt Babun fi Sujud al-Sahw. Übrigens, das letzte Kapitel habe ich jetzt vielleicht nicht genannt. Babun fi Bayani ma yustahabu au yubahu fi'luhu fi Salah. Ein Kapitel über das, was im Gebet mustahab ist oder mubah ist zu tun. Jetzt kommt Babun fi Sujud fi Sujud al-Sahwi. Das heißt, Kapitel geht darum über die Vergesslichkeitsniederwerfen. Vergesslichkeitsniederwerfen. Al-Sahwu ist die Vergesslichkeit, das Vergessen. Ein Nisyan, sprachlich gesehen. Ja. Und der Mensch ist nun einmal so, dass der Mensch manchmal vergisst. Und der Shaitan versucht einem sein Gebet, das versucht den Menschen durcheinander zu bringen in seinem Gebet. Indem er den Menschen daran erinnert, an Dinge zu denken, die mit dem Gebet nichts zu tun haben. Ja. Und das macht er sogar außerhalb des Gebets, dann im Gebet natürlich erst recht. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala es gesetzlich gemacht, dass man am Ende des Gebetes 2 Sajdas beten kann, wenn man bestimmte Fehler gemacht hat im Salah. Und diese 2 Sajdas sind erstens, damit man den Mangel, den man gemacht hat, ausgleicht, den Fehler, den man gemacht hat, beseitigt. Zweitens, damit man damit der Shaitan dadurch verärgert wird. Ja? Und drittens, damit Allah subhanahu wa ta'ala damit zufrieden ist. Ja. Und das ist Sujud al-Sahw. 2 Sajda. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er selbst, ihm ist es passiert, dass er im Gebet mal vergessen hat, etwas zu tun. Ja? Und das gehört zur Vollkommenheit dieser Scharia. Denn wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie einen Fehler gemacht hätte und niemals etwas vergessen hätte, dann wüssten wir nicht, was wir machen sollen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie vergessen hätte im Salah, wie sollen wir dann wissen, was wir machen, wenn wir im Salah vergessen? Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, dass auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Gebet manchmal Sachen vergessen hat. Und dadurch lernen wir, was er gemacht hat, und dadurch lernen wir, wie wir es richtig machen sollen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das ausführlich erklärt. So. Es gibt drei Situationen. Erste Situation ist, dass man im Gebet aus Versehen etwas hinzufügt. Das heißt, aus Versehen etwas mehr macht im Gebet. Die zweite Sache ist, dass man im Gebet aus Versehen etwas zu wenig macht. Ja? Und am Ende, wir können uns darüber ausführlich unterhalten. Das ist kein Problem. Aber erstmal jetzt gut konzentrieren zu. Also entweder man fügt im Gebet etwas zu, man macht etwas zu viel. Oder zweitens, man macht etwas im Gebet zu wenig. Ja? Und drittens, man hat Zweifel im Gebet. Man weiß nicht, hat man etwas zu viel gemacht oder hat man etwas zu wenig gemacht oder ist man überhaupt ist das Gebet gerade richtig oder nicht? Ja? Hat man zu viel gemacht oder nicht? Ja, dieses Sujud al-Sahu hat diese drei Situationen. Bevor wir anfangen zu erklären, was man in diesen drei Situationen macht, sagen wir, dass die Gelehrten, rahimahumullah, drei verschiedene Ansichten vertreten über das Sujud al-Sahu, wann man das macht. Die Hanafiya und überliefert über Ali, Ammar ibn Yasir, Abdullah ibn Mas'ud, Sa'ad ibn Abi Waqqas, sie alle machen den Tashahud, sie machen das Sujud al-Sahu nach dem Salam. Egal was passiert. Egal was passiert, machen sie nach dem Salam. Sie machen erst den Tashahud sogar, ja, und danach machen sie den Salam. Also nach dem richtigen Salam, Tashahud und danach noch mal Salam. In allen Fällen bei diesen Gelehrten. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist die Ansicht der Schafi'iyah und Hanabila. Sie machen alles nach, sie machen alles vor dem Salam. Soweit es natürlich möglich ist, ja. Machen sie alles, egal ob man zu viel gebetet hat oder zu wenig gebetet hat, machen sie es vor dem Salam und das überliefert über Abu Huraira und von den Sahaba und Al-Layth ibn Sa'ad von den Gelehrten danach, rahimahullah. So, die dritte Ansicht ist, dass man unterscheidet. Es kommt darauf an, sagen sie, die Malikiya sagen, es kommt darauf an. Wenn man zu viel gemacht hat, gibt es bestimmte Regelungen und wenn man zu wenig gemacht hat, gibt es bestimmte Regelungen dafür. So. Und für alles gibt es verschiedene Ansichten. Die richtigste Ansicht ist allerdings, dass es darauf ankommt, ob man zu viel gemacht hat oder zu wenig gemacht hat. Allgemein gesehen, hat man im Gebet zu viel gemacht, macht man die zwei Sajdas nach dem Salam. Und wenn man zu wenig gemacht hat, macht man die zwei Sajdas vor dem Salam. Das allgemein. Und jetzt erklären wir Details. Weil es kommt darauf an, was hat man gemacht? Fard oder Rukn von Salah oder Wajib von Salah oder Sunnah von Salah? Was hat man gemacht? Zu wenig oder zu viel? So. Jetzt fangen wir an. Und zwar sagen wir, die erste Situation, wenn man im Gebet etwas zu viel gemacht hat. Wenn man im Gebet etwas zu viel gemacht hat. Wenn man im Salah etwas zu viel gemacht hat, kommt es darauf an. Was hat man zu viel gemacht? Wenn es etwas war, was eigentlich Teil des Gebetes ist, wie zum Beispiel Stehen, Qiyam, oder Ruku' oder Sujud, Niederwerfen, oder Qu'ud, das Sitzen, das sind alles Teile, die zum Gebet gehören. Gebetsabschnitte, Astaghfirullah, Gebetspositionen, die zum Gebet gehören. Ja? Dann, wenn man das aus Versehen zu viel gemacht hat, macht man nach dem Salam zwei Sajdat Sahu und dann sagt man Assalamu alaikum. Das heißt, man so angenommen, jemand hat zum Beispiel ein Beispiel. Jemand betet im Salah und hat die Fatiha gelesen und Surah Al-Quran gelesen und sagt Allahu Akbar, dann Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim und dann geht er wieder hoch, sagt Sami Allahu liman hamida, okay, Rabbana lakal hamd und irgendwas und dann plötzlich vergisst er, dass er schon Ruku' gemacht hat und macht nochmal Ruku' jetzt. Macht zweite Mal Ruku. Ja? Diese Person, was macht sie da am Ende des Salah? Sagt sie, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und dann Allahu Akbar, macht Sujud, sagt Subhana Rabbi A'la, Subhana Rabbi A'la, Subhana Rabbi A'la, Allahu Akbar, setzt sich hin, Rabbi Gfirli, Rabbi Gfirli, oder irgendein anderer Dua, der überliefert ist. Allahu Akbar, Subhana Rabbi A'la, Subhana Rabbi A'la, Subhana Rabbi A'la, zweite Sajda, und dann Allahu Akbar hinsetzen wieder, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Keinen Tashahud. Nicht At-Tahiyyatu lillah sagen, nach der richtigsten Ansicht, ja. So, das ist also. Keine Tahiyyatu danach sagen, ja. Ich habe das nicht verstanden, ich frage ein bisschen. Am Ende. Lass mich kurz. Am Ende, du kannst alles fragen, inshallah. Barakallahu fi. Weil sonst komme ich aus dem Konzept. Und der Beweis für das, was ich gerade gesagt habe, ist der Hadith von Ibn Mas'ud, der Imam Muslim, rahimahullah, überliefert hat, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, فَإِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ. Wenn jemand in seinem Gebet, das ist der allgemeine Hadith, ja, wenn jemand in seinem Gebet etwas zu viel gemacht hat oder zu wenig gemacht hat, dann soll er zwei Sajdas beten. Aber wie macht er das konkret? Ibn Mas'ud überliefert uns ebenfalls, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal das Dhuhr-Gebet 5 Raka'at gebetet hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, salla Dhuhra 5, er betet 5 Raka'at. Faqila lahu, er wurde zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, azida fi salah, ist das Gebet etwa länger geworden? Hat man das Gebet verlängert? Hat Allah subhanahu wa ta'ala zu dir gesagt, dass du ab jetzt 5 Raka'at beten sollst, anstatt 4? Faqala, wa ma dhak, sagt er, warum das, wie kommt ihr darauf? Dann sagten sie, sallayta 5, ja, sagten zu ihnen, du hast 5 Raka'at gebetet, fasajda sajdatayni ba'dama sallam, muttafaqun alay. Dann hat er 2 Sajdas gebeten, nach dem Salam, hat natürlich das Gebet war zu Ende, hat er 2 Sajdas gebeten, gemacht, und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und in einer anderen Version heißt es, فَثَنَّ رِجْلَيْهِ, dann winkelte er seine Beine an, وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ, und wendete sich Richtung Qibla, فَسَجِدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ, er machte 2 Sajdas und dann sagte, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja? Das ist der klare Beweis für diesen Fall, wenn du erst in einen Rücken zu viel gemacht hast, dann, oder sogar eine ganze Raka'a in diesem Fall, dann machst du danach 2 Sajdas. Und das ist auch ein Beweis für was? Wenn du 5 Sachen zu viel gemacht hast, du machst nur einmal Sajda Zahu. Nicht 5-mal Sajda Zahu. Ja. Das ist der erste Sache. Ja. Jetzt gehen wir weiter. Die zweite Sache, ist, wenn man dieser Fall gerade eben, wann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erfahren, dass er zu viel gebetet hat? Nach dem Salah. Aber was ist, wenn du im Salah merkst, dass du zu viel betest? Wenn du im Salah merkst, dass du zu viel betest. Wenn du im Salah merkst, dann kehrst du direkt zum richtigen Zeitpunkt zurück. Klar. Also wenn jemand aufsteht zur 5. Raka'a, fängt an, Fatiha zu lesen. Und macht Ruku'. Sami'a Allahu liman hamida. Und dann merkt er, ich mache jetzt extra einen Extremfall. Er hat schon 3 Arkan oder 4 oder noch mehr hinzugefügt. Und dann merkt er, Moment, ich bin doch schon in der 5. Raka'a. Dann sofort hinsetzen. Weil wo muss er hingehen? Er muss Salat, Tashahud sagen. Und Tahiyyat und zweites Tashahud sagen und Salam alaikum wa sagen. Also dann setzt er sich sofort hin und macht sein Gebet zu Ende und macht danach 2 Sajdas, weil er zu viel gemacht hat. Und danach Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja, aber die Menschen hinten dran, was müssen sie machen? Den Ma'mum? Natürlich müssen den Imam sagen. Subhanallah. Subhanallah, klar, sollte nicht sagen, sitzen bleiben, damit der Imam, wenn er sieht, ach, die bleiben sitzen, dann weiß er, was passiert ist, ja. Und normalerweise der Imam dann kehrt dann zurück. Es sei denn, der Imam ist hundertprozentig davon überzeugt. Darüber reden wir dann nachher im Anschluss. Ja. Und die Frauen klatschen, wie wir gesagt haben, und sagen nichts, Subhanallah, in diesem Fall. Ja. Ja. Wenn man allerdings, das war jetzt, was haben wir jetzt gerade gesagt? Wenn man eine Tat, ein Fi'l zu viel macht, sitzen, stehen, ja. Was ist, wenn man etwas zu viel gesagt hat? Ja. Wenn man aus Versehen zum Beispiel gelesen hat, Koran gelesen hat im Ruku' oder im Sujud, irgendwas falsch gesagt hat, ja. Oder im Sujud, meinetwegen Subhana Rabbi al-A'la gesagt hat und auch Subhana Rabbi al-Azim gesagt hat, ja. Obwohl man das eigentlich im Ruku' sagen muss, ja. Oder wenn man, zum Beispiel das sind kleine deutliche Beispiele. Wenn man das gemacht hat, dann sagen manche Gelehrte, es ist mustahab, dass man Sujud al-Sahu macht, muss man aber nicht, weil soviel ich weiß, gibt es dafür keinen Beleg. aber nur allgemein, weil man etwas zu viel gemacht hat, hat man gesagt, macht nach Sujud Sahw. Wallahu a'lam. So, zweite Situation. Man hat im Gebet etwas zu wenig gemacht. Ich habe zum Beispiel einen Rücken weggelassen. Da kommt drauf an. Wenn mein Rücken, den ich weggelassen habe, ist erste Allahu Akbar gewesen, zum Anfang von Salah, Allahu Akbar, diese Salah habe ich weggelassen aus Versehen, dann brauche ich kein Sahu machen, kein Sajda Sahu. Warum? Weil ich habe kein Salah gemacht. Erste Allahu Akbar muss ich machen, um in Salah reinzukommen. Ja? Also wenn ich das nicht gemacht habe, dann bin ich gar nicht im Gebet gewesen. Aber alle anderen Arkan, wenn ich zum Beispiel Ruku' vergessen habe, oder Sujud vergessen habe, ja, dann, was mache ich dann? Dann kommt es darauf an, wann ich mich daran erinnere, dass ich diese Ruku' vergessen habe. Beispiel. Angenommen, es passiert jemandem, er liest die Fatiha und danach sagt Allahu Akbar, ist im Ruku' Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, ja, und dann Allahu Akbar geht ins Sujud. Er hat vergessen, Sami Allahi man Hamida und Rabbanak, hat er vergessen. Ja. Wenn er sich erinnert, sobald er sich erinnert, kehrt er zu dieser Stelle zurück. Das erste Sujud, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala. Und dann merkt er, Moment, ich habe vergessen, Sami Allahi man Hamida zu sagen. Dann muss mich aufrecht hinzustellen vom Ruku'. Ja. Dann kehrt er wieder zurück zu seinem, Ruku' und sagt Sami Allahu min Hamida und stellt sich auf Rabbana ka Hamd und betet sein Gebet zu Ende. Und am Ende, was macht er am Ende? Am Ende macht er Assalamu alaikum wa rahmatullah und Sajda Sahw danach. Warum danach? Ja, weil er hat etwas zu viel gemacht wieder. Er hat zwar erst vergessen, aber nachher hat das alles war zu viel, die Bewegung danach. Weil er hat ja das Vergessene nachgeholt. Aber wenn diese Person, noch gleiche Beispiel noch einmal, diese Person hat Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, sagt sie, und sie hat vergessen zu sagen, Rabbana Al-Hamd, Sami Allah Muhammad Rabbana Al-Hamd, hat vergessen sich aufzustellen, sondern nach Ruku' geht sofort in Sujud. Okay? Wie gleiche Beispiel gerade eben. Und er betet Subhana Rabbil Ala, dann Allahu Akbar, Rabbi Khfirli, Rabbi Khfirli, Allahu Akbar, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala, Allahu Akbar, steht auf zum nächsten Raka'a, Alhamdulillah Rabbil Alamin, liest die Fatiha, sagt Allahu Akbar, geht in Ruku' und jetzt merkt er, bei der letzten Raka'a habe ich vergessen zu sagen, Sami Allahu Muhammad, habe ich vergessen mich aufrecht hinzustellen, dann automatisch diese zweite Raka'a, wo er jetzt ist, wird automatisch erste Raka'a. Und der erste Raka'a ist weg. Weg, einfach weg. Okay? Weil er hat einen Rücken weggelassen. Wenn du einen Rücken weglässt, dann Raka'a, deine Raka'a ist ungültig. Das heißt, er hat sich erst erinnert, als er bei der nächsten Raka'a zum gleichen Punkt angekommen ist. Ja? Dann die erste Raka'a ist weg und die neue Raka'a jetzt ist seine erste Raka'a geworden und er macht dann am Ende Assalamu alaikum wa rahmatullah und macht danach zwei Sajdat Sahu. Ich glaube, die Sache ist klar. Ansonsten können wir danach noch weiter uns darüber unterhalten, inshallah. So. Wenn er allerdings, angenommen, er vergisst, nehmen wir gleiche Beispiel. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ein Muslim betet und er macht Sahu. Astaghfirullah. Er ist im Sujud. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Allahu Akbar. Er setzt sich hin. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Okay? Und vergisst die zweite Sajda. Steht direkt auf Allahu Akbar. Er vergisst die zweite Sajda. Ja? Und erinnert sich wann? Erinnert sich erst nach dem Salah. Nach dem Salah. Dann in diesem Fall betet er eine neue Raka'a. Ja? Die Raka'a, wo er die Sajda vergessen hat, betet er ganz normal neu. Eine ganze, komplette Raka'a betet er neu. Und betet danach, macht dann Salam und betet danach Sajdat Sahu und danach wieder Salam. Also ganz normal, wie erwartet. So. Jetzt. Das kann er machen, solange er sich noch befindet, in der Moschee oder solange die Zeit noch nicht zu weit fortgeschritten ist. Das heißt, wenn ihm das passiert und dann nach dem Salah eine Minute später merkt er, ach, ich habe vergessen, eine Rukun zu machen, dann kann er die ganze Raka'a davon nachholen. Ja? Oder jemand erinnert ihn direkt danach oder so. Sobald er die Moschee verlassen hat oder sobald der Zeitpunkt groß geworden ist, Walaikum Salam, zum Beispiel eine halbe Stunde oder mehr oder weniger, oder er ist aus der Moschee rausgegangen, dann wiederholt er sein Gebet komplett. Und das gleiche gilt für jemanden, der vergessen hat, eine ganze Raka'a zu beten. Wenn jemand vergessen hat, eine ganze Raka'a zu beten, dann, was macht er in diesem Fall? Folgendes, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihm ist Folgendes passiert, in dem berühmten Hadith bei Bukhari und bei Muslim, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Dhuhr-Gebet nur zwei Raka'at gebetet. Normalerweise muss er vier beten, er hat nur zwei gebetet, sallallahu alaihi wasallam. Und danach, Assalamu alaikum rahmatullah, hat er gesagt, und dann stehen manche Leute auf und gehen raus und rufen, das Gebet ist kürzer geworden, Weil er hat zwei Gebete. Und der Prophet wurde sauer. Und dann hat ihn Zul-Yadain, heißt einer, das heißt wortwörtlich, der Sahab, man nennt seinen Spitznamen, ja? Der heißt der mit den zwei langen Armen. Da hat ein Sahabi zum Propheten gesagt, O Gesandter Allahs, ist das Gebet kürzer geworden? Oder hast du vergessen? Und hat der Prophet gesagt, ist es nicht kürzer geworden? Ich habe auch nicht vergessen. Und dann, unter ihnen war auch Abu Bakr und Umar und sie haben sich nicht getraut zu sprechen. Und dann hat der Prophet gefragt, hat gesagt, doch, du hast vergessen. Warum? Wenn man die Wahrheit sagt, darf man die Wahrheit sagen. Auch wenn es im Gesicht des Propheten ist. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Weil wir machen alles für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, und nur die anderen haben sich nicht getraut zu reden, aber Zul-Yadain, weil er diese eine Wahrheit gesprochen hat, MashaAllah, yani durch ihn haben wir einen Hadith überliefert bekommen und er bekommt die Belohnung dafür, für jeden, der den Hadith umsetzt, okay, weil er die Wahrheit gesprochen hat. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Leute gefragt, stimmt das, was Zul-Yadain gesagt hat? Und dann sagten sie, ja, das stimmt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich in Richtung Qibla gewendet, Allahu Akbar gesagt, zwei Raka'at noch mehr gebetet und dann hat er sallallahu alaihi wasallam Salam gemacht. Dann Sahu gemacht danach, nach dem Salam. Sahu gemacht. Und das ist das Entscheidende. Ja? Also er hat, warum hat er nach dem Salam erst Sahu gemacht, in diesem Fall? Weil er hat etwas zu viel gemacht. Was hat er zu viel gemacht? Der erste Salam war zu viel. Der erste Salam, er hat Salam alaikum rahmatullah, gesagt, obwohl das Salam war noch nicht zu Ende. Und danach hat er zwei Rak'at dazu gemacht, jetzt ist komplett. Und zwar war der erste Salam zu viel. Deswegen hat er danach nochmal zwei Sajdas gemacht. Zwei Sajdas. Ja. So. Jetzt. Haben die Sache aber auch gebetet? Nein, selbstverständlich. Okay. Nein, die zwei, die da vergessen haben. Selbstverständlich. Ja? Die haben doch mit ihm gemacht. Du machst mit deinem Imam immer. Ja? Also grundsätzlich, wenn dein Imam Sajdas selber machst, machst du mit ihm. Okay. So. Jetzt, weitere wichtige Sache, und zwar, wenn man eine Pflicht vergisst, wie zum Beispiel den ersten Tashahud, und aufsteht zur dritten Raka'a, ohne diesen Tashahud gemacht zu haben, ist man verpflichtet, zurückzukehren. Sich wieder hinzusetzen und um den Tashahud aufzusagen. Also nur Beispiel, jemand betet in der zweiten Raka'a und Subhana Rabbi al-A'la gesagt, Rabbi ghfirli, Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-A'la. Und Allahu Akbar, normalerweise jetzt muss er sitzen bleiben und Tahiyatul Lillah. Aber er hat vergessen, steht auf, geht nach oben. Okay? In diesem Fall, muss er zurückkehren zu diesem Sitzen, aber wenn er schon steht, wenn er schon aufgestanden ist, fertig, dann geht nicht zurück. Warum? Weil Stehen im Salah ist Fard, Rücken. Aber Tashahud, erst Tashahud ist Wajib. Kein Fard und kein Rücken. Ja? Deswegen, sobald du stehst, dann musst du stehen bleiben. Okay? Und wenn du Koran angefangen hast zu lesen, dann erst recht, du musst stehen bleiben. Manche Gelehrte haben gesagt, wenn du stehen bleibst, ist Makruh zurückzukehren. Und wenn du Koran gelesen hast, ist es Haram zurückzukehren. Und wir sagen, richtiger ist, Wallahu A'lam, in beiden Fällen ist es Haram zurückzukehren, weil du hinterlässt keinen Rücken für eine Wajib. Und auch diese Sache ist passiert beim Propheten sallallahu alaihi wasallam von Abdullah ibn Buhayna radiallahu anhu arda in Sahih al-Bukhari. Und zwar, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam bihim al-Dhuhr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Dhuhr-Gebet verrichtet, wie das Dhuhr-Gebet, Haram drückt mal. Und dann ist er nach den zwei Raka'at aufgestanden zur dritten Raka'a, ohne sitzen zu bleiben. Ohne sitzen zu bleiben. Und lam yajlis. فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه. Und da sind die Menschen mit ihm aufgestanden, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, sie haben nicht gesagt, wir machen die erstmal die Pflicht. Nein, sie stehen mit dem Imam auf. Stellt euch mal vor, der Ma'mum hinten, absichtlich lässt er Wajib weg. Warum? Weil er muss machen, was der Imam macht. Er muss machen, was der Imam macht. In diesen Fällen. حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. So, dann, als er dann sein Gebet beendet hatte, haben die Menschen, also fast fertig Gebet, haben die Menschen gewartet, bis er Assalamu alaikum wa rahmatullah sagte. Und dann hat der Prophet Assalamu alaikum wa rahmatullah gesagt. Dann hat der Prophet Astaghfirullah, nochmal. Die Leute haben gewartet, die sitzen schon, Tahiyatulillah, Salat, Allahumma salli ala Muhammad und so weiter, haben sie fertig gesagt, und die warten, dass der Prophet sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hat er nicht gemacht, sondern hat gesagt, Allahu Akbar, ist Sujud gegangen, Subhana Rabbil A'la, hat zwei Sajda Sahu gemacht, und danach hat er erst gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aus diesem Hadith lernen wir, wenn man etwas zu wenig gemacht hat, eine Wajib zu wenig gemacht hat, macht man sich zwei Sajdas vor dem Salam. Vor dem Salam. Der Hadith ist klar. Ja? So. Oder wenn man vergessen hat, andere Wajib, zum Beispiel hat man vergessen zu sagen, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Sujud. Oder man hat vergessen zu sagen, Sami'a Allah al-Muhammada. Oder vergessen zu sagen, Rabbana wa laka al-Hamd. Oder vergessen zu sagen, Subhana Rabbi al-Azim. Ja? Oder Allahu Akbar vergessen, irgendein Takbir, außer der erste Takbir, ne? Irgendein Takbir vergessen hat, dann muss man auch zwei Sajda Sahu vor dem Salam machen. Natürlich vor dem Salam. Wenn man erst nach dem Salam sich daran erinnert, dann natürlich kann man erst nach dem Salam Sajda machen. Sehr klar. Gut. Die dritte Situation ist, dass man Zweifel hat, dass man sich nicht sichert. Ich glaube, Maghrib ist nach halb, richtig? Ja, so halb. Mhm. Nach halb sogar erst. Okay, fair, inshallah. Wir haben noch 10 Minuten. Gucken wir. Herzlich willkommen. Und zwar die dritte Situation ist, wenn man Zweifel hat. Man weiß nicht, hat man zwei Rakat gebetet oder hat man drei Rakat gebetet. Ja? Dann macht man Folgendes. Wenn man sich nicht sicher ist, hat man zwei Rakat gebetet oder drei? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Zwei oder drei. Dann machst du immer zwei. Immer weniger. Wenn du nicht weißt, hast du drei Rakat gebetet oder vier, dann hast du auf jeden Fall drei. Weil drei hast du 100%. Aber du weißt nicht, hast du schon vier, da hast du noch keine vier. Drei ist sicher. Ja? Immer wenn ich nicht sicher bin, habe ich eins oder zwei Rakat gebetet. Das heißt, ich bin sicher, ich habe eins gebetet, auf jeden Fall. Aber zwei bin ich nicht sicher. Ja? Das heißt, immer auf die Zahl, die wenige, die kleinere Zahl, baut man auf. Auf die kleinere Zahl baut man auf. Ja? Und dann macht man vor dem Salam Sajdat Sahu. Achtung, vor dem Salam Sajdat Sahu. Weil es genau so überliefert ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu bei Ahmad Muslim und der Tirmidhi: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ اثنتين فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً أو لم يدري ثنتين أو ثلاثا فليجعلها اثنتين. Das heißt, wenn jemand von euch betet und sich nicht mehr sicher ist, hat er eine Raka'a gebetet oder zwei, dann soll er so tun, als hätte er eine gebetet. Und wenn er sich nicht sicher ist, hat er zwei gebetet oder drei, dann soll er so tun, als hätte er zwei gebetet. Ja? Und in diesem Fall, sage ich noch einmal, macht man Sajdat Sahu vor dem Salam. So ist es überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn ich nicht weiß, habe ich zwei Rakat Gebet oder drei. Aber ich überlege und überlege und ich sage, ich glaube eher, es waren drei. Ich glaube eher, es waren drei. Ich bin nicht ganz sicher. Ja? Ich glaube eher, es waren drei. Dann machst du drei. Dann machst du drei. Ja? Und du machst Sajda Zahu nach dem Salam. Du machst Sajda Zahu nach dem Salam. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتمم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. Und der Hadith ist Abu Dawud ibn Majah und An-Nasa'i, der Hadith ist sahih. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand von euch sich nicht sicher ist im Gebet, dann soll er versuchen herauszufinden, was richtig ist. Soll er versuchen herauszufinden, was richtig ist. فليتحرى الصواب فليتمم عليه. Und dann soll er darauf aufbauen. Das heißt, er ist sich nicht sicher. Ein Raka'a oder zwei Raka'at? Ich glaube eher, es war ein Raka'a. Auch dann machst du ein Raka'a. Du weißt nicht, war ein oder zwei, war eher zwei? Dann machst du zwei. Ja? Und dann machst du zwei Raka'at und dann machst du und sagt er, sallallahu alaihi wasallam, فليتمم عليه. Dann soll er darauf aufbauen. ثم ليسلم. Dann das Salam sagen. ثم ليسجد سجدة. Und danach sollst du dann nach dem Salam zwei Sajdat Sahu machen. Und das ist dieses Aufbauen auf Gewissheit, auf Nummer sicher gehen, das gibt es im Fiqh oft, auch im folgenden Beispiel. Du kommst in Masjid und Imam betet mit Jama'a. Und du kommst, du bist zu spät gekommen. Ja? Du kommst in Raka'a, eins oder zwei kommst du rein. Am Ende, du hast vergessen. Bist du erste Raka'a gekommen oder zweite? Du hast vergessen. Erste oder zweite. Dann, Nummer sicher ist was, dass du in zweite gekommen bist. Warum? Weil, wenn ich nicht weiß, bin ich zur ersten Raka'a gekommen oder zweiten Raka'a gekommen, das heißt, zur zweiten Raka'a auf jeden Fall war ich da. Aber zur ersten war ich vielleicht schon nicht da. Deswegen, das heißt, du sagst, ich bin der zweite da gewesen. Immer auf Yaqin, immer auf Gewissheit aufbauen. Mhm. Ja? Und dieses gibt es im Fiqh also sehr, sehr, sehr oft. Ja? Gut. Und wie ist es mit, wenn man eine Sunnah-Sache vergessen hat, Sunnah, wenn man ein Sunnah-Teil vergessen hat, darf man Sajdat-Sahu machen, ja, weil der Prophet s.a.w. in einem Hadith sagte, likulli sahwin sajdatan, für jedes Sahu gibt es zwei Sajdas, für jedes Vergessen gibt es zwei Sajdas, oder kann man zwei Sajdas machen, ja. Mhm. Gut, deswegen gibt es also, es gibt drei Ansichten von Gelehrten, und zwar manche Gelehrten haben gesagt, wenn man eine Sunnah vergessen hat oder zu wenig gemacht hat, oder zu viel gemacht hat, dann macht man Sajdat Sahu. Und manche zweite Ansicht ist, dass man kein Sajdat Sahu macht für Sunnah, Teile niemals. Und die dritte Ansicht, die bevorzugt Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ist, wenn man gewohnt ist, immer die Sunnah zu machen, eine bestimmte Sunnah immer zu machen, und dann sie vergessen hat, dann macht man Sajdat Sahu, um das auszugleichen. Wallahu ta'ala a'lam. Gut. Nächster Fall. Ich habe vergessen, habe ich zwei Raka'at gebetet oder drei? Da haben wir gesagt, wenn 50-50, man weiß nicht was, dann Nummer sicher, dann macht man zwei. Wenn ich nicht weiß, zwei oder drei, habe ich zwei. Gut. Und bete zu Ende. Ja. Und dann mache ich vor dem Salam, Sajdat Sahu, Salam alaikum, und dann Salam, und dann bin ich fertig. Jetzt nach dem Salah überlege ich und sage ich, das war richtig, was ich gemacht habe. Das war zwei Raka'at. Ja, das war richtig. Das heißt eigentlich, die zwei Sajdat war unnötig. Da manche Gelehrte haben gesagt, du machst nochmal Sajdat Sahu, weil du hast zu viel gemacht im Gebet. Du hast die zwei Sajdat Sahu zu viel gemacht. Ja? Mhm. Machst du am Ende nochmal. Und das ist Nummer sicher. Gehst auf Nummer sicher. Und andere haben gesagt, brauchst dann gar nichts mehr machen. Wallahu ta'ala a'lam. Ja? Dann, nächstes. Sagt man Tashahud oder sagt man kein Tashahud? Wenn man zwei Sajdat Sahu macht, nach dem Salam. Wenn man zwei Sajdat Sahu vor dem Salam macht, gibt es niemals Tashahud. Du hast ja gerade Tashahud gesagt, ja? Du hast gesagt, zwei Sajdat Salam, und dann sagst du den Salam. Aber wenn man nach dem Salam die zwei Sajdat macht, nach manchen Gelehrten sagt man, Sajdat Sahu, aber diese Überlieferung ist Shad. Diese Überlieferung ist Schad. Und deswegen sagen wir niemals Tashahud. Ja? Das ist eine Ansicht. Und zwar ist überliefert worden in einer Version in diesem Hadith von Dhul Yadain, dass er erstmal Tashahhud gemacht hat und dann Salam gesagt hat, nach dem eigentlichen Salam. Aber dieser Ausdruck, Thumma Tashahhud, ist Shahad. Das heißt, widerspricht den anderen authentischen Hadithen. Und manche Gelehrte haben das als Hassan eingestuft. Und auch weil es Sahih ibn Mas'ud überliefert worden ist. Das heißt, wenn jemand Tashahhud sagt, ist kein Problem. Aber die meisten Hadithe erwähnen kein Tashahhud. Deswegen ist es besser, wir sagen den Tashahhud nicht. Ja. Gut, jetzt ein nächster Fall. Ich bin im Salah und mein Imam steht auf zur fünften Raka'a. Und ich weiß ganz genau, dass der Imam ist zur fünften Raka'a aufgestanden. Und ich weiß genau, dass ich habe recht. Er hat eindeutig nicht recht. Ja. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich alleine zu Ende bete, ohne den Imam. Weil man darf auf keinen Fall mitbeten, den Imam. Wenn du mitbetest, dein Gebet ist ungültig. Hundertprozentig. Ja? Das heißt, wenn der Imam aufsteht, so fünfte Raka'a, gibt keine fünf. Okay? Und du stehst mit ihm auf, obwohl du weißt, dass es falsch ist, dein Salat batala. Das war's. Ja? Weil du machst mit und das ist falsch. Das geht nicht. Okay? Sondern du sollst entweder, erste Möglichkeit, du bleibst sitzen und machst Salam und fertig, bist du alleine, hast du alleine zu Ende gebetet. Und die zweite Ansicht, die ist ein bisschen stärker, um dass man sitzen bleibt und wartet, bis Imam runterkommt und dann macht man mit Imam Salah zu Ende. Taslim mit dem Imam. Sagt man Salam mit dem Imam zusammen. Warum ist diese Ansicht stärker? Weil ursprünglich gesehen folgt man dem Imam in allem, was der Imam tut und man unterscheidet sich nicht vom Gebet des Imam. Um sich an das Gebet des Imam anzuschließen, hat er ein Recht, es sei denn natürlich, er macht einen Fehler. Und wenn man sitzen bleibt, macht man keinen Fehler, deswegen wartet man auf ihn. Weiterer Fall, nur damit es klarer wird. Ich bete Salah und ich stehe jetzt auf und lese Fatiha und dann sage ich, Moment, das ist doch die fünfte Raka'a. Was mache ich jetzt? Ich setze mich sofort hin und sage Tashahhud, macht Salam, macht zwei Sajda Sahu, weil ich habe zu viel gemacht, und dann mache ich nochmal den Salam. Ganz normal. Ja. Nächster Fall. Ich bin im Salat al-Safar, im Reisegebet, auf Safar, Musafir. Und ich bete zum Beispiel Dhuhr-Gebet. Dhuhr-Gebet auf Safar ist zwei Raka'at, Sunnah. Ja? Und ich, was mache ich, wenn ich aufstehe zur dritten Raka'at? Ich bin im Dhuhr-Gebet auf der Reise und stehe zur dritten Raka'at auf. Ja? Da die Hanafiya und Al-Zahiriya sagen, du musst dich hinsetzen und du darfst nicht drei Raka'at beten. Ja? Weil sie sagen, dass das Kürzen der Gebete im Safar wajib ist. Okay? Und die anderen Gelehrten, die Mehrheit sagt was? Man hat die Wahl. Man hat die Wahl. Man darf weiter beten. Vier Raka'at zu Ende beten. Weil Dhuhr-Gebet darf man auch vier Raka'at beten auf Reisen. Obwohl es Sunna ist, zwei Raka'at zu beten. Und wenn man möchte, kann man sich auch hinsetzen und das als Hinzufügung betrachten und dann zwei Sajdat Sahu nach dem Salam beten. Und am besten, am richtigsten ist, dass man auf jeden Fall sich hinsetzt, denn die Niyya war Salat al-Safar und damit sich das nicht unterscheidet von der Absicht, soll man sich lieber hinsetzen und dann zwei Sajdat beten und das ist besser. Und dann ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Bei allen Gelehrten. Ja? Gut. Wenn ich hinter einem Imam bete und ich vergesse zu sagen Subhana Rabbi al-A'la zum Beispiel im Sujud, normalerweise muss ich dann Sajdat Sahu machen, weil ich habe vergessen, ein Wajib zu machen. Aber ich bete hinter dem Imam. Was mache ich jetzt? Hinter dem Imam, meine Sajdat Sahu fällt weg. Ich mache keine Sajdat Sahu. Also nicht, wenn der Imam Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah gesagt, dann darf ich nicht sagen, jetzt bete ich Sajdat Sahu. Allahu Akbar und bete. Nein. Der Imam Dhamin, das heißt, er ist ein Garant. Das heißt, er übernimmt solche Fehler für einen. Ja? Wie die Gelehrten gesagt haben. Und es sei denn, ein anderer Fall natürlich, wenn ich zum Beispiel, ich komme zu spät zum Salah. Ja? Der Imam ist in der dritten Raka'a. Und ich komme in die dritte Raka'a ein. Und ich bete mit dem Imam dritte Raka'a und vierte Raka'a. Denn der Imam ist jetzt fertig mit Salah. Ich muss noch zwei Raka'at nachholen. Ja? Wenn ich in diesen zwei nachholen, mache ich einen Fehler, wo ich Sahu machen muss, dann muss ich Sahu machen, ganz klar. Das hat dann mit dem Imam-Gebet ja gar nichts mehr zu tun. Genauso, wenn man im Salah ist und der Imam ein Raka'a zu viel gebetet hat. Ja? Und ich bleibe sitzen und warte, bis der Imam wieder sich hinsetzt. Und der Imam macht dann zwei Sajda Zahu, bete ich mit ihm Sajda Zahu. Das heißt, der Imam, wenn er einen Fehler gemacht hat, macht Sajda Zahu. Und ich habe den Fehler nicht gemacht, trotzdem, ich mache mit ihm Sajda Zahu. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Der Imam ist dafür, dass man ihm folgt. Ja. Und, wenn man zum Beispiel eine Sache vergessen hat im Salah, das ist ein wichtiger, man hat es vergessen im Salah, und nach dem Salam erinnert man sich, dass man einen Rukun vergessen hat und man hat Wudu schon verloren oder man ist aus der Moschee rausgegangen oder die Zeitpunkt ist weit, was ist verstrichen, schon lange Zeit vergangen, haben wir gesagt, muss das Gebet nachholen. Aber wenn man nur eine Wajib vergessen hatte, dann muss man das Gebet nicht nachholen und die Sache entfällt. Und man braucht die Sache also nicht nachzuholen. Wallahu a'lam. Ja. Test jetzt, kleiner Test. Man hat die Fatiha vergessen und geht in Ruku'. Was macht man? Fatiha vergessen. Ja, und was macht man? Man hat Fatiha vergessen. Man sagt Allahu Akbar. Geht man zurück, betet und liest man Fatiha? Richtig. Man geht zurück, liest Fatiha und betet ganz normal zu Ende. Ja. Und am Ende macht man Sajda Zahu nach dem Salam. Nach dem Salam. Wenn man zu viel. Ja, genau. Ja. Jetzt, bevor wir fertig sind, fassen jetzt alles, was wir gesagt haben, kurz zusammen in genau 4 Punkten. Und das war alles. Nummer 1, es gibt 2 Situationen, wo man nach dem Salam Sajda Zahu macht. Und es gibt 2 Situationen, wo man vor dem Salam Sajda Zahu macht. Die erste Situation, wo man nach dem Salam Sajda Zahu macht, ist, wenn man nicht weiß, hat man 2 oder 3 Rakat gebetet und dann sagt man sich, aber ich glaube, es waren 3 Rakat. Oder ich glaube, es waren 2. Dann macht man 2 oder macht man 3, wie man denkt. Ja? Und dann macht man Sajda Zahu nach dem Salam. Zweite Situation ist, wenn man ein Wajib oder ein Rukun zu viel gemacht hat. Dann macht man auch. Oder ein Rak'a, dann macht man nach dem Salam Sajda. Nächste 2 Situationen vor dem Salam. Erste Situation ist, wenn man nicht weiß, hat man 2 oder 3 gebetet. Dann macht man immer 2, haben wir gesagt, wenn man nicht sicher ist. Ja? Zweite Situation ist welche? Und zwar, wenn man eine Wajib oder ein Rukun zu wenig, Rukun geht nicht, wenn man ein Wajib zu wenig gemacht hat. Dann, wie den ersten Tashahud, dann macht man die 2 Sajdas vor dem Salam. Und übrigens, es gibt auch eine, das als letzten Punkt möchte ich es erwähnen, und zwar sind sich die Gelehrten uneinig darüber, Sajd al-Sahu ist Wajib der Sunnah. Die Hanafi und Hanabila sagen, Sajd al-Sahu ist Wajib. Und das ist die richtigste Ansicht. Die Hanafi und Hanabila sagen, das ist Wajib. Die Schafi'iyah sagen, es ist grundsätzlich Sunnah. Also ist dein Gebet auch gültig, wenn du es nicht machst. Und die Malikiyah sagen, wenn es vor dem Salam war, es ist Wajib. Warum? Weil man vor dem Salam Sajda Zahu macht, wenn man etwas zu wenig gemacht hat. Das Gebet muss ja vollständig sein. Ne? Und es ist nach dem Salam Sunnah, weil man hat ja etwas zu viel gemacht im Salah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.